Yucatan ist keine Insel. Kalkstein besteht aus mehr oder weniger feinkörnigem, kleinkristallinem oder kryptokristallinem Kalkspat und ist durch geringfügige Beimengungen und Strukturunterschiede in Dichte und Härte leicht marmoriert. Kalkstein ist ein vorzüglicher Baustein. Er lässt sich leicht brechen und gut bearbeiten, mit Holz sogar sägen. Bruch liefert Schotter und Rohstoff für Mörtel. Kalkspat, Kalzit, chemisch Calciumcarbonat, CaCO3, ist in neutralem Wasser unlöslich. Aber auch in leichten Säuren löst es sich schnell auf. Kohlensäure genügt. Regen ist eine weitgehend gesättigte Lösung von Gasen in destilliertem Wasser. Bei 20 Grad absorbiert Wasser knapp das gleiche Volumen Kohlendioxid. Regen enthält Kohlensäure. Kalkspat löst sich in Regenwasser auf, während Meerwasser auf den Stein einen konservierenden Einfluss hat. Solange Regenwasser von Kalkstein leicht ablaufen kann, raut es nur unwesentlich die Oberfläche auf. Staut es sich, dann dringt es in die feinen Poren und Haarrisse des Steins ein und löst ihn dort auf. Wo der erste, kleinste Weg einmal gefunden wurde, potenziert sich in der Folge der Vorgang rasant. Die marmorierte Struktur des Kalksteins kommt dem entgegen. Eine riesige, ebene und in der waagerechten liegende Kalksteinplatte. Den Sockel im Meer, der obere Teil 30 Meter über die Wasseroberfläche ragend, tropischen Regenfällen ausgesetzt. Yucatan. Ablaufen kann das Wasser nur über die Ränder der Platte. Die werden schnell zu bizarren, karstigen Gebilden zerrissen. Auf der Oberfläche staut sich das Wasser, nutzt die geringsten Unebenheiten und Neigungen des Terrains. Vertiefungen, Bahnen bilden sich schnell, flache Schalen, seichte Becken, Rinnsale. Wo Wasser sich sammelt und nicht weiter abfließen kann, sickert es langsam in den porösen Stein, dringt in den feinsten Riss, den kleinsten Spalt, schafft sich Raum. Winzige Höhlungen, Kammern, in denen erneut sich das Wasser sammelt, immer tiefer vordringt, bis es irgendwann irgendwo einen Durchbruch findet und in Fluss gerät. Einen Ausgang in wasserdurchlässige Schichten oder zum Meer. Die kleinen Hohlräume werden zu Gängen und Rinnen, die Kammern vergrößern sich, Röhren, Kanäle und Flüsse, Säle und Dome. Wo ein Weg ist, wird das übrige Gestein geschont, nur das vorhandene System ausgebaut. Das Wasser arbeitet in die Tiefe und zu den Seiten hin. Wo der Sockel unter dem Meeresspiegel liegt, werden die Außenseiten durch die Wirkung des Meerwassers geschützt. Sie bleiben stehen, bilden auf der Höhe des Meeresspiegels einen ebenen Rand, während der Sockel im Inneren zu tiefen Becken, Wannen, Reservoiren ausgewaschen wird. Eine 180.000 Quadratkilometer große Schale, das Innere nicht hohl, aber durchzogen von Verbindungswegen, mäandernden Flussnetzen, bizarren Seen, unterirdischen Strömen. Ein vielfach in sich verbundenes, in Tiefe und Gestalt unerforschtes hydraulisches System. Unerschöpflich. Die Oberfläche der Kalksteinplatte ist vom Regen aufgerissen, zerklüftet, zerfurcht. Flüsse können nicht entstehen, zu schnell brechen sie durch in das durchlöcherte Innere. Aber in Lachen, Pfützen, Tümpeln hält sich das Wasser. Flechten überziehen den Stein. Regen und Wind tragen feine Materien herbei. Staub und organische Reste. Vogelkot sammelt sich. Wo Feuchtigkeit bleibt, siedeln Pflanzen sich an. Fäulnis und Humus. In kleinen Löchern, Schalen, Becken. Dazwischen immer wieder der nackte Fels. An manchen Stellen bricht die immer dünner werdende Kalksteindecke zwischen den hohlen Räumen im Stein und den Vertiefungen auf der Oberfläche. Kreisrunde oder ovale Öffnungen zur unteren Welt, 20 bis 30 Meter im Durchmesser. Auf ihrem Grund der Wasserspiegel. Ewig gleich, immer dieselbe Wasserhöhe, wie viel auch entnommen wird. Gespeist, wer weiß woher. Diese brunnenartigen großen Wasserlöcher sind ein Typikum Yucatans. Cenote genannt. Vom Maya-Wort Zonot, Wassermaul, heilige Quellen des Lebens, an denen der Mensch seinen Ort findet in diesem Land ohne Flüsse, ohne Seen, ohne Grundwasser, aber voll mit Wasser im Grund. Die natürliche Vegetation muss mit dem Regen auskommen. Nicht die Art des Bodens, der überall gleich ist, die jährliche Niederschlagsmenge bestimmt die ökologischen Zonen der Halbinsel Yucatan. Im Nordwesten, wo am wenigsten Regen fällt, karstiges Land, Agaven, Kakteen, niedriger Busch. Nach Osten und Süden wird die Vegetation immer dichter und üppiger, geht nach und nach in tropischen Urwald über. Die Südgrenze des Landes bildet der Regenwald des Usumacinta. Dorthin haben sich schon vor längeren Zeiten Gruppen der Yucatan-Maya zurückgezogen, die Lacandon. Im Dschungel, nahe der großen alten heiligen Zentren, die sie immer wieder besuchen, Altar de Sacrificios, Yaxchilan, Bonampak, Piedras Negras, führten sie unerkannt ihr Leben. Sie sollen die Nachkommen der alten Aristokratie von Palenque sein. Die geheimnisvollen Lacandonen, wie die Wissenschaft sagt. Sie selber nennen sich Atschwinnig, der wahre Mensch. Bei den Maya ist dieser Ausdruck Alatschwinnig immer die Bezeichnung für die höchste weltliche und geistige Autorität gewesen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die Lacandonen wiederholt von herumstreifenden Wissenschaftlern entdeckt. 1832 bekam Juan Galindo als Gouverneur des Petén den Auftrag, sie der staatlichen Hoheit zu unterwerfen. Die Lacandonen anerkannten sie per Vertrag. Aber was bedeutete das schon für die verstreut im Dschungel Lebenden? Unterworfen haben sie sich nie. Ihre soziale Organisation ist einfach zu anarchisch. Sie lebten noch immer wie in der Steinzeit. Genau genommen lässt sich das von allen Maya sagen. Die Lacandonen hatten mit dem Christentum noch keine Berührung gehabt. Nach ihrer Entdeckung nahmen sich nordamerikanische fundamentalistische Sekten ihrer Missionierung an. Allen voran vor 40 Jahren die Wycliffe'schen Bibelübersetzer mit ihrem sommerlichen Institut für Linguistik. Bis sie vor einigen Jahren wegen ihrer politischen Machenschaften des Landes verwiesen wurden. Heute leben die letzten Nachkommen der wilden Lacandonen in drei Dörfern. Naah und Menzebek am See von Menzebek und tiefer in der Selva Lacandona im Dorf Lacanja am See von Chanzayab. Die von Lancaja sind von mexikanischen Campesinos kaum noch zu unterscheiden und lösen bei den eingeflogenen Touristen durch ihren Mangel an Exotik immer wieder wütende Enttäuschung aus und das Gefühl, Betrogene zu sein. Die Adventisten des siebten Tages haben die Teufelsanbeter von Menzebek geschluckt und ihnen das Wildfleisch verboten. Allein die von Naah haben trotz Wellblechhütte und Armbanduhr ihre Tradition als Lacandonen erhalten können. Aber das Wissen ihres Volkes existiert vollständig nur noch im Kopf eines einzigen von ihnen, des fast hundertjährigen Chan Kin Marsh, der es vor dem Tod zu retten in Auswahl dem deutschen Ethnologen im Feld Christian Rätsch mitgeteilt hat. Der hat es dann kräftig eingedeutscht, wie er es seiner eigenen Sprache nicht mächtig selber beschreibt. Als Übersetzer bin ich wie ein Fluss zwischen zwei Ufern. Und dennoch muss ich mich in das Fährboot begeben und übersetzen.